¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Hat ohne Glück gespielt. Jetzt steht er da am Tresen. Der Durst bringt ihn fast um. Er wär beinahe reich gewesen. Und der Hut geht für ihn um. Hey, einen Mark für Charlie. Denn Charlie kann ich zahlen. Wieder einmal Ebbe in seinem Portemonnaie. Charlie kann nicht zahlen. Denn Charlie, der ist pleite. Charlie, denn Charlie, der ist blank. Wo heiße Pferde traben, setzt er sein ganzes Geld auf einen Außenseiter, doch der hat ihm Ziel gefehlt. Jetzt steht er da am Tresen, der Durst bringt ihn fast um. Er wär beinahe reich gewesen und der Hut geht für ihn um. Hey, einen Mark für Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Wieder einmal Erbe in seinem Portemonnaie. Charlie kann nicht zahlen, denn Charlie, der ist pleite. Einen Mark für Charlie, denn Charlie, der ist blank. Hey, Charlie! Charlie, denn Charlie, der ist blank. Hey, einen Mark für nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. song.